Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und zwar habe ich mit meiner spirituellen Praxis mit der Loslasstechnik von David Hawkins letztens eine sehr, sehr intensive Erfahrung gemacht. Und in dieser Erfahrung habe ich so realisiert, dass man in diesem Zustand gar nicht mehr getriggert sein kann. Und ich möchte dir in diesem Video zeigen, wie auch du in diesen befreiten Zustand hineinkommen kannst, sodass du nicht mehr getriggert werden kannst. Und zwar der erste Schritt ist zu verstehen, warum wir überhaupt getriggert sind. Es ist so, dass wir hier dieses Leben haben. Das ist klar, ne? Also du hast diesen Körper, du siehst draußen die Welt und du machst deine Erfahrung draußen. Und während du deine Erfahrung machst, kommen diese Erfahrungen in dir hinein. Es ist wie eine Straße, wo innen drin dieser Streifen ist und dieser Streifen, der bewegt sich die ganze Zeit, wenn du fährst. Und so ist es auch mit den Erfahrungen. Sie kommen die ganze Zeit rein. Dann hast du positive Erfahrungen und du freust dich. Dann hast du negative Erfahrungen und du freust dich nicht. Du möchtest die nicht haben. Und diese negativen Erfahrungen, die kommen dann rein. Wir wollen sie nicht haben. Wir sind dann sozusagen im Widerstand. Und weil wir sie nicht erfahren wollen, lassen wir diese Erfahrung nicht ganz durch. Sie kann nicht direkt in unsere Seele hineingehen. Und ganz wichtig zu verstehen ist auch noch, du bist ja nicht der Körper, sondern du bist die Seele. Und die Seele ist hier, um Erfahrungen zu sammeln. Die Seele ist hier, um diese ganzen verschiedenen Schwingungen reinzunehmen. Deswegen hast du dieses Instrument, diesen Körper erhalten. Und dieser Körper, der hat diese Wahrnehmung. Und durch diese Wahrnehmung geht diese Erfahrung in dich hinein. Und diese Erfahrung wird dann durch das Biologische übersetzt und dann ins Nicht-Physische, in deine Seele hineingespeist. Und deine Seele unterscheidet aber nicht, das ist positiv oder negativ. Deine Seele möchte alles erfahren, nicht nur die positiven Dinge. Nur eine positive Welt gibt es nicht. Weil wir leben in dieser Dualität und das Positive ist nur da, weil das Negative auch da ist, weil wir diesen Kontrast haben. Nur positiv die ganze Zeit wäre auf Dauer langweilig. Das würde dir dann irgendwann keinen Spaß mehr machen. Und genau deswegen gibt es auch die negativen Schwingungen. Und wir wollen sie nicht ganz hineinlassen. Und das hat einen ganz bestimmten Grund. Denn du bist sozusagen im Widerstand. Der Widerstand, das nicht fühlen und erfahren zu wollen. Und im nächsten Schritt analysieren wir diesen Widerstand. Denn der Widerstand ist extrem präsent. Der Widerstand ist die ganze Zeit da. Und weil er die ganze Zeit da ist, ist es für dich schon normal geworden. Aber ich möchte dich jetzt mal darauf aufmerksam machen, wie sehr du im Widerstand bist. Du bist die ganze Zeit im Widerstand, egal was dir draußen geschieht. Wir rennen die ganze Zeit in einen Alarmmodus rum und sind die ganze Zeit im Widerstand. Wir wollen das nicht ranlassen, wir wollen das nicht ranlassen, wir wollen das nicht ranlassen. Und der Grund ist, weil wir letztendlich Angst haben. Es geht darum, wir haben eine tiefe Angst in uns. Und ganz tief unten ist diese Urangst. Und diese Urangst ist letztendlich die Angst vom Tod. Denn du hast nun mal diesen Körper. Du bist als Bewusstsein dort fokussiert. Und du hast vergessen, dass du Bewusstsein bist. Du denkst, dass du dieser Körper bist. Und weil du dieser Körper bist, musst du die ganze Zeit aufpassen, dass dir nichts geschieht. Du bist sozusagen im Überlebensmodus. Denn der Verstand, das Ego und der Körper sind dafür da, um zu überleben hier. Du willst die ganze Zeit überleben und deswegen lässt du gewisse Erfahrungen nicht heran. Denn der Verstand, der hat sich sozusagen verselbstständigt und du denkst die ganze Zeit über gewisse Dinge nach, wie zum Beispiel, ich habe jetzt dies und das gesagt, was denkt er jetzt darüber, was kann ich jetzt machen? Ist es jetzt richtig, was ich gesagt habe? Die ganze Zeit bist du im Alarmmodus. Aber das Problem ist, dass wir so ziemlich sicher oft sind und dass wir aber in unserem Verstand eine Story uns bilden. Wir haben Neurosen und wir denken über Dinge nach, über die wir eigentlich gar nicht nachdenken müssten. Und es hat sich halt so verselbstständigt, dass wir die ganze Zeit im Widerstand sind. Und das größte Problem ist halt, dass diese Erfahrung in dich hineinkommt Und du bist im Widerstand und lässt sie nicht durch. Und weil du sie nicht durchlässt, bleibt sie sozusagen in dir drin und sie friert dann ein. Weil Energie muss sich die ganze Zeit bewegen. Und da sie nicht durchkommt, fängt die Energie an, sich im Kreis zu bewegen und friert sich dann so ein. Und diese Erfahrung ist als Energiesignatur in dir gespeichert. Das nennt man im Indischen Samskaras oder im Deutschen Blockaden. Und diese Blockaden, diese Erfahrungen, die reingekommen sind und die du nicht durchgelassen hast, die hast du nicht zu Ende gefühlt. Und der Prozess ist nicht zu Ende gegangen. Es gibt ja immer einen Start und einen Endpunkt. Etwas fängt an und du erfährst es dann und dann ist es dann zu Ende. Und wenn wir im Widerstand sind, dann ist es so, dass die Erfahrung startet. Die Erfahrung wird erfahren, aber wir lassen sie nicht ganz durch. Und weil die Erfahrung nicht zu Ende gehen kann, bleibt sie hier in der Schwebe und sie kann sich nicht auflösen. Und diese Erfahrung ist dann in dir drin. Und das ist dann der Grund, warum du dann getriggert bist. Weil du lebst ja dann weiter und du machst weitere Erfahrungen und dann machst du vielleicht ähnliche Erfahrungen und du erfährst es dann wieder. Und weil du dann diese Blockade in dir hast, schreckst du dann innerlich zurück. Und das passiert alles auf einer subtilen Ebene. Du schreckst dann zurück, dein System erinnert sich daran, oh, das ist negativ, das möchte ich nicht erfahren. Ich lasse die Erfahrung nicht durch. Ich möchte das nicht. Und es ist dann ein innerliches Abwenden in deiner Psyche. Das machst du innerlich. Du wendest dich ab, du möchtest sie nicht erfahren. Und somit wirst du dann weiterhin immer wieder getriggert sein, weil du es nicht wirklich durchlässt. Und da kann ich dir ein paar Beispiele sagen. Und zwar haben mich verschiedene Zuschauer mal angeschrieben und ich habe mir das mal notiert. Da kommen dann so zum Beispiel Sachen, das sind jetzt nur Beispiele, wie ich bin zu Hause und die Kinder spielen im Hof und das triggert mich, das stört mich. Da sind einfach tolle Kinder im Hof und sie spielen. Es ist eigentlich ein schönes Geräusch, aber dieses Geräusch, diese Schwingung, die kommt dann in dir hinein. Du bist getriggert und du magst das nicht. Und du lässt das nicht ganz hinein, du kannst dich da nicht entspannen. Und das wird dann zum Problem. Dann wird eine Kinderstimme zum Problem für dich, weil du diese Blockaden in dir hast. Ein weiteres Beispiel ist die Angst vor der Angst. Da ist irgendetwas in dir gespeichert und du hast dann Angst, überhaupt die Angst zu fühlen. Dabei ist die Angst nur eine Energie in dir. Das darfst du nie vergessen. Die Angst ist ein Objekt. Eine Energie, die in dir ist. Wir werden gleich noch darüber sprechen, wie du das auflöst. Aber es ist einfach nur eine Angst. Und du hast denn noch eine Angst, die Angst vor der Angst hat. Ein anderes Beispiel ist, jemand schrieb mich an und sagt, er wird jetzt enteignet. Das Haus soll ihm weggenommen werden. Und da kommt in ihm natürlich eine riesen Existenzangst hoch. Und warum? Weil er sich das ganze Leben nie um seine Innenwelt gekümmert hat. Er hat sich nie die Blockaden angeschaut, er hat nie die Blockaden erlöst. Und wenn dann später ein Geschehnis kommt, dann triggert das natürlich. Und das ist dann sehr, sehr stark, weil du dich nie um deine Innenwelt gekümmert hast. Weil das ist wie ein Muskel, den wir trainieren. Je mehr du loslässt, umso mehr trainierst du auch dieses Loslassen. Und dann schrieb ich kürzlich noch eine junge Frau an und sie meinte zu mir, dass sie auf Arbeit getriggert ist, weil sie schüchtern ist. Sie fühlt sich dann einfach getriggert, so wenn so andere Menschen da sind und sie spürt dann einfach eine Energie und sie ist dann einfach nicht sich selber. Und das ist völlig normal, das haben wir öfters. Wir haben so soziale Phobien und Ängste und sind aber alles so gespeicherte Informationen, die du in dir hast. Und ich werde gleich darauf eingehen, wie wir das lösen können. Und wenn dir das Video bisher gefallen hat, dann lass mir ein Like da, weil dann kann ich das Video noch mehr Menschen schicken und noch mehr Menschen helfen. Und falls du neu bist auf meinem Kanal, dann empfehle ich dir, das Glöckchen zu aktivieren, weil dann wirst du in Zukunft kein Video mehr verpassen. Und jetzt werde ich dir zeigen, wie du in 6 Schritten ein Leben in Akzeptanz leben kannst. Wie du anstatt in Widerstand in Akzeptanz gehst und wie du dann dadurch dein ganzes Leben transformierst. Und zwar gehen wir mal davon aus, dort ist eine Person oder du bist irgendwo und du fühlst dich getriggert. Du hast dieses Gefühl in dir, du bist nicht du selber. Und jetzt gehen wir mal die 6 Schritte durch, die du dann tun kannst. Der erste Schritt ist, bewusst zu bleiben. Das heißt, dass du nicht in deinen Verstand gehst, sondern dass du dich zum Beispiel fragst, bin ich jetzt bewusst? Und diese Frage ist wirklich sehr kraftvoll. Benutze diese Frage. Bin ich bewusst? Und wenn du dich das fragst, dann switchst du in dir um und du bist dann das Bewusstsein. Du bist dir bewusst über deinen Körper, über deine Gedanken, über deine Gefühle, weil du nimmst das wahr. Du bist bewusst. Und es ist wichtig, dass du im Hier und Jetzt verankert bist. Weil diese Objekte, die sind ja dann in dieser Realität und sie bewegen sich. Aber du bist bewusst. Das ist ganz wichtig. Der zweite Schritt ist, offen zu sein. Versuche, dich innerlich zu öffnen. Weil wenn wir im Widerstand sind, dann machen wir zu. Wir verkrampfen. Wir ziehen die Schultern vielleicht an. Wir verkrampfen innerlich und du spürst dann in dir eine Energie auch. Und diese Energie ist ein Verkrampfen in dir. Und es ist extrem wichtig, wenn du in Akzeptanz leben willst, dass du aufmachst, dass du innerlich aufmachst und alles da sein lässt, wie es ist. Aufmachen und die Gefühle fühlen, alles das, was da ist, sei ein offener Raum und erlaube alles, da zu sein. Und der dritte Schritt ist, sich zu sagen, dass du das handhaben kannst. Weil oftmals sagen die Menschen halt, ich kann das nicht handhaben, das ist so stark, ich kann damit nicht umgehen, ich kann dies nicht, ich kann das nicht. Und wenn du das sagst, dann bist du im Widerstand. Transformiere diese Frage um und sage zu dir, ich kann es handhaben. Ich kann alles handhaben, was sich vor mir bildet. Vor dir ist deine Realität und egal, was vor dir ist, du kannst es handhaben. Das ist ganz wichtig. Nicht dein Ego, nicht dein Körper, sondern du, dein Ich, das Bewusstsein. Du kannst es handhaben. Und der vierte Schritt ist, das zu fühlen, was da ist. Du kannst alles fühlen. Es geht darum, wie gesagt, offen zu sein. Und wenn du dann offen bist und einfach da bist, dann darf alles da sein. Jedes Gefühl darf da sein. Du fühlst es, ohne im Widerstand zu sein, egal wie stark es ist. Das Fühlen ist extrem wichtig, weil du kannst zum Beispiel, wenn du im Widerstand bist, Dinge fühlen, aber du willst es nicht fühlen. Deine Psyche, die ist so eingestellt, sie will das nicht fühlen. Du fühlst es zwar, aber du willst nicht. Aber wir switchen das jetzt um, indem wir sagen, ich fühle alles, alles darf da sein, alles darf einfach nur da sein und du musst nichts damit machen. Und wenn du diesen offenen, fühlenden Zustand hast, dann dürfen die Energien einfach in dir fließen, so wie sie wollen. Denn alles kommt und geht. Und wenn du das Gefühl so annimmst und fühlst, dann kann es nicht anders, als irgendwann zu gehen, weil nichts kann für ewig da sein, egal welche Angst du hast oder so, sie wird weggehen, wenn du ihr erlaubst, da zu sein. Und ein sehr guter Weg, das Fühlen immer mehr zu lernen, ist mein Kurs, den ich dir unten verlinkt habe. Dort lernst du in 4 Wochen Schritt für Schritt mit verschiedenen Übungen wieder zu fühlen. Und der 6. Schritt ist, sich immer wieder zu erinnern, wer nimmt das gerade wahr? Wenn du getriggert bist, da ist dieses Gefühl in dir oder diese Gedanken, aber wer bemerkt das? Wer ist das, der das bemerkt? Etwas muss ja da sein, der das wahrnimmt. Und das ist der Schlüssel, meine Freunde. Wenn du in diese Position bleiben kannst, dann siehst du dort eine gewisse Trennung. Da sind diese Objekte, aber du nimmst diese Objekte wahr und du bist getrennt davon. Und deswegen bist du frei davon. Und alles darf dann auch da sein, egal was. Weil das Hauptproblem ist, wie gesagt, wir wollen es nicht fühlen. Aber wenn alles da sein darf, auch dass du schüchtern bist oder einsam, so what? Lass es doch einfach da sein. Ist doch egal, ob du schüchtern bist. Ist doch egal, ob Einsamkeit gerade da ist. Es ist doch alles nur eine Erscheinung, die erscheint und geht wieder. Und wir stempeln die aber ab, dass das so negativ ist, dass das so nicht sein darf. und dass wir das so nicht fühlen wollen. Aber es geht darum, dass du das erlaubst, dass du Ja zum Leben sagst. Darf das da sein? Ja. Darf das da sein? Ja. Und eine gute Übung ist, draußen so spazieren zu gehen und sich mal zu beobachten und diese Widerstände in sich auch zu beobachten. Jedes Mal, wenn ein Mensch kommt oder so, dann kommt da sofort ein kleiner Widerstand hoch, diesen Menschen nicht da sein zu lassen. Und einfach mal immer wieder zu sagen, darf das da sein? Ja. Darf das da sein? Ja. Darf dieser Moment vor mir da sein? Ja. Darf ich traurig sein? Ja. Darf ich einsam sein? Ja. Darf ich schüchtern sein? Ja. Es darf alles da sein. Und somit wirst du dich immer mehr dem Leben hingeben. Und je mehr du das da sein lässt, umso mehr löst du dich von den Fesseln von deinem Ego. Und dann wirst du dein Ego transzendieren, weil du bist etwas anderes und die Dinge, die geschehen einfach so, wie sie geschehen. Das ist der Fluss des Lebens und du hast dann keine Steine und Blockaden mehr im Fluss, sondern der Fluss darf einfach fließen. Und du stehst oben auf der Brücke, guckst runter, siehst das Leben als Fluss und denkst dir, das war ich auch mal damals, aber jetzt nicht mehr. Und der Beobachter zu sein, ist wirklich der Schlüssel. Es geht darum, dass du auf der Brücke stehst und dem Leben zuschaust. Dann wirst du nie mehr getriggert sein. Und dieses Video war noch lange nicht alles. In diesem Video erkläre ich dir, wie du als Beobachter dich stabilisieren kannst. Schau da mal unbedingt rein.